Kundgabe 3359. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.12.1944. Freier Wille. Wissen um Gut und Böse. Neue Erde. Der menschliche Wille ist frei. Die Nutzung dieses Willens aber bedingt eine klare Erkenntnis dessen, was der Wille anstreben soll, wie auch dessen, was er anstreben kann. Denn soll sich der Wille entscheiden, dann muss er nach beiden Richtungen tätig sein können. Und so muss es für den Menschen möglich sein, Gut und Böse auseinanderhalten zu können, ansonsten die Freiheit seines Willens nutzlos wäre oder angezweifelt werden könnte. Und darum gab Gott den Menschen den Verstand. Den Verstand nicht auszuwerten heißt also auch, die Gabe des freien Willens unbeachtet lassen. Und also hat der Mensch die Pflicht, den Verstand zu gebrauchen. Andererseits, er sich dafür verantworten muss. Und daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, nachzudenken über Sinn und Zweck des Lebens. Weil dann auch alle anderen Fragen auftauchen, die zur freien Willensentscheidung durchdacht werden müssen. Und es ist dies zur geistigen Entwicklung unbedingt nötig, dass die innere Einstellung zu Gott, zum Guten, eine Klärung erfährt, dass der Mensch als Zweck des Erdenlebens ein inniges Verhältnis zu Gott erkennen lernt, dass also der freie Wille bewusst Gott anstrebt und somit das Gute bejaht. Er muss daher auch um die Macht des Bösen wissen. Er muss auch dieses kennenlernen, um es verabscheuen zu können, also sich für eines von beiden entscheiden. Und darum kann das Schlechte nicht aus der Welt verbannt werden, ansonsten der Mensch diese freie Willensentscheidung niemals treffen könnte. Es muss dem Bösen ein Spielraum gelassen werden, in dem es sich austoben kann. Dies also ist der Einfluss des Gegners von Gott auf die Menschen, der ihm nicht verwehrt wird, weil er gleichzeitig die guten Kräfte zur Entfaltung bringen kann, also der Wille des Menschen veranlasst wird, Gut oder Böse anzustreben. Folglich sind auch die schlechten Kräfte Gott dienstbar, denn sie verhelfen wider ihren Willen dem Geistigen zur Höhe, das seinen freien Willen recht gebrauchet. Sie machen aber oft ihren Einfluss geltend über ihre Berechtigung hinaus, indem sie, denen ihr Wirken von Gott aus nicht verwehrt ist, versuchen, das Wirken der guten Kräfte zu verhindern, indem sie den Menschen den freien Entscheid zwischen Gut und Böse unmöglich machen wollen, indem sie ihnen das Wissen um das Gute, um Gott, vorenthalten wollen, sie also den Willen des Menschen zu vergewaltigen suchen. Und darum setzt Gott ihrem Wirken ein Ende für lange Zeit. Er bindet die Kräfte, denen eine gewisse Freiheit zustand, auf lange Zeit. Gleichzeitig aber auch die Menschen hindernd, ihren freien Willen zu gebrauchen, die sich noch nicht klar entschieden haben oder deren Entscheid ebenfalls dem Bösen Gewalt über sich einräumt. Und es bleiben nur noch am Leben, die sich aus innerem Antrieb trotz der größten Versuchungen für Gott entschieden haben und die darum keine Probe ihres Willens mehr benötigen, weil sie die schwerste Probe bestanden haben. Es können also nur Menschen im kommenden Zeitabschnitt die Erde beleben, denen diese Willensprobe auferlegt worden ist, die auch um das Wirken der Gegenkräfte wussten, ihnen ausgesetzt waren und ihnen doch entflohen sind, Kraft ihres freien Willens. Denn nur diese haben einen Reifegrad erlangt, der ihnen eine Zeit auf Erden gestattet, wo sie dem Einfluss des Gegners von Gott nicht ausgesetzt sind, während die anderen, die versagt haben, den langen Entwicklungsgang noch einmal zurücklegen müssen, bis wieder zu dem Stadium, wo sie ihre Willensfreiheit gebrauchen können. Es muss den Menschen immer Gut und Böse gegenübertreten, und darum wird die Erde so lange ein Kampffeld beider Kräfte bleiben, wie unreifes Geistiges sich auf ihr verkörpert. Es wird die neue Erde zwar anfänglich nur Lichtwesen bergen, das heißt, Menschen reifen Zustandes werden die neue Erde beleben und ständig Umgang haben mit den Lichtwesen des geistigen Reiches. Und das Schlechte wird durch die Macht und den Willen Gottes verhindert sein, sich den Menschen zu nahen. Doch den ersten Menschen der neuen Erde braucht keine Probe mehr gestellt zu werden. Und darum brauchen auch die negativen Kräfte nicht in Erdennähe zu sein. Und es wird dies daran zu erkennen sein, dass auf der Erde ein Zustand tiefsten Friedens ist, ein Zustand gänzlicher Übereinstimmung und ein Zusammenleben der Menschen in vollster Harmonie. Denn die Liebe regiert. Und wo die Liebe ist, kann sich kein gottgegnerisches Wesen aufhalten. Doch es währet dieser Zustand nicht ewig, denn die späteren Geschlechter werden dem Gegner Gottes wieder Gewalt einräumen über sich selbst. Sie werden bereitwillig den Versuchungen dessen nachkommen und sich im gleichen Maß von Gott entfernen, der ihnen auf der neuen Erde ein Paradies schaffen wollte. Und also wird der Kampf zwischen Licht und Finsternis wieder von Neuem beginnen. Und es wird dieser andauern wieder bis zum Ende einer Erlösungsepoche, auf dass sich die Menschen frei entscheiden können, welchen Herrn sie über sich anerkennen. Und sie werden in der Ewigkeit bedacht werden, diesem freien Willensentscheid entsprechend. Sie werden in der Finsternis schmachten müssen oder dem ewigen Licht entgegengehen, bis sie sich mit dem Urlicht vereinigt haben. Amen.